7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky. Hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von MMA Radio. Gleich eins vorneweg. Ihr werdet es bemerkt haben, ich poste nicht mehr so viele News auf Twitter und auf Facebook. Das liegt daran, dass ich meinen Tagesrhythmus so ein bisschen umgestellt habe. Ich kann jetzt länger schlafen, bin also deutlich fitter. Aber das hat auch zur Folge, dass ich mich nicht mehr morgens um 5 hinsetze und die UFC-News der vergangenen Nacht durchgehe. Jetzt ist es so, das mache ich jetzt immer nachmittags, dann sind die News meistens schon 12, 13, 14 Stunden alt. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich meine, wenn die News 14 Stunden alt sind, dann werden es die meisten wohl schon mitbekommen haben, was da in der Nacht zuvor passiert ist. Und dann brauche ich das jetzt hier auch nicht noch im Nachhinein posten. Deswegen habe ich das so ein bisschen zurückgefahren. Es kann auch sein, dass ich in Zukunft dann sage, komm, leck mir am Arsch. Ich poste es doch noch am Nachmittag. Aber wahrscheinlich eher nicht. Mir kommt das so zugute, dass ich ein bisschen länger schlafen kann. Für euch unter Umständen ein bisschen doof, weil ich jetzt keine News direkt auf Twitter poste oder eben auf Facebook. Aber dafür gibt es ja diesen kleinen, aber feinen Podcast. Zweimal pro Woche erzähle ich euch, was so Wichtiges und Relevantes in der UFC passiert ist. Damit ihr keinen Podcast verpasst, könnt ihr dennoch weiterhin Twitter und Facebook nutzen und mir da, einen Daumen nach oben geben, teilen, favorisieren, retweeten, alles, was man da mit diesen crazy Social Networks so machen kann. @mmaradio.de ist der Twitter-Account, den es zu followen gilt, und bei Facebook sucht ihr einfach nach MMA Radio und klickt auf Gefällt mir. Ihr könnt Themenvorschläge und Fragen schicken an mmaradio@nonpg.de. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Noch mehr würde ich mich über eine iTunes-Bewertung freuen. Wenn ihr also diesen Podcast via iTunes konsumiert, dann vergebt einfach mal kurz 5 Sterne für diesen kleinen, aber feinen Podcast. Ich habe mir noch ein großes Ziel auf die Fahnen geschrieben. Ich möchte 2015 noch die 20 5-Sterne-Bewertungen schaffen. Das wäre wirklich, ganz ehrlich, also das meine ich wirklich ernst, wäre wirklich ein großer Erfolg für mich, denn als ich MMA Radio hier im Alleingang wieder aufgelegt habe, war ich mir nicht sicher, ob das irgendwie ja Anklang findet oder ob es einfach voll nach hinten losgeht. Aber es scheint doch so zu sein, als ob es dem einen oder anderen Spaß macht, mir zuzuhören. Und wenn ich das wirklich schaffen würde, hier 20 Bewertungen bei iTunes zu ergaunern, muss ich fast schon sagen, dann wäre das wirklich großartig. Also solltet ihr noch nicht bei iTunes 5 Sterne vergeben haben, dann macht das doch einfach mal. Dann natürlich noch kurz was zum Aufruf. Ich war überrascht. Ich war wirklich sehr überrascht. Ich habe ja am Dienstag dazu aufgerufen, sich bei mir zu melden. Wer Lust hat, kann mit mir in Zukunft MMA Radio zusammen machen. Es gab, ich glaube, insgesamt 15 E-Mails, beziehungsweise 12 E-Mails, und auf YouTube gab es einen Kommentar und bei Twitter auch. Und ich dachte, Mensch, da herrscht aber reges Interesse, aber weit gefehlt. Von diesen 15 Kontaktversuchen war nur einer eine Bewerbung sozusagen auf den Posten neben mir hier bei MMA Radio. Die anderen haben mir alle gesagt, lass alles so, wie es ist. Wir finden es super, du brauchst keinen zweiten Mann, erzähl uns, was in der Woche passiert ist und fertig. Und da war ich wirklich überrascht. Deswegen hier nochmal ein konkreter Aufruf an alle Hörer. Soll MMA Radio so bleiben, wie es jetzt ist? Sprich, ich erzähle euch in 20 bis 50 Minuten, was so in den letzten Tagen passiert ist. Oder würdet ihr es befürworten, wenn ich in Zukunft mir noch einen Mann an die Seite hole und zu zweit das Ganze mache? Das ist jetzt hier wirklich nochmal eine direkte Frage an euch. Da ist der Hörer gefragt hier bei MMA Radio. Und bitte postet das. Wo auch immerhin, Facebook, Twitter, YouTube, auf mmaradio.de, völlig Latte. Aber lasst es mich wissen, was euch besser gefällt. Denn wenn ihr natürlich sagt, hey Ricky, wir finden es so am besten, dann werde ich natürlich nicht zwanghaft nach einem zweiten Mann suchen. Wobei ich einen wirklich adäquaten Mann an der Seite hätte, der mir da, glaube ich, ja, Spaß machen würde. Also mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich möchte natürlich hier auf die Hörer hören, gar keine Frage. Gut, das mal vorneweg. Sonst habe ich keine Hausmeistertätigkeiten. Dann kann ich direkt loslegen mit dem, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und die große Story aus meiner Sicht ist natürlich Uriah Fabers Auftritt bei Ariel Helwani. Ihr wisst, dass Uriah Faber und Dwayne Ludwig nicht so richtig miteinander können. Ihr wisst auch, Dwayne Ludwig wurde vor 2 Jahren zu Team Alpha Male geholt, um da als Striking Coach einfach die Jungs noch ein bisschen voranzubringen. Und letztes Jahr, so ungefähr ja um dieselbe Zeit, kam es dann zum überraschenden Bruch. Plötzlich hieß es, Dwayne Ludwig will einen eigenen Gym aufmachen und man trennt sich und alle rieben sich verwundert die Augen, denn eigentlich lief es doch hervorragend zwischen Team Alpha Male und Dwayne Ludwig. Es war wahrscheinlich mit das erfolgreichste Team 2014, ja, kann man schon so sehen. Dann auch die wirklich diese unglaublichen Entwicklungen mit TJ Dillashaw und aber auch mit anderen Team Alpha Male Fightern, die wurden dann schon so ein bisschen Dwayne Ludwig auf die Brust geschrieben oder auf die Fahne geschrieben. Und umso überraschender war halt eben der Split zwischen Team Alpha Male und Dwayne Ludwig. Es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass Uriah Faber und Dwayne Ludwig nicht so richtig miteinander können. Und man fragte sich natürlich, was war jetzt hier genau das Problem? Warum finden diese beiden Jungs nicht zueinander? Und jetzt wissen wir es, denn Uriah Faber hat, wie gesagt, bei Ariel Helwani immer ausgepackt, was das große Problem zwischen ihm und Dwayne Ludwig war. Und es ist wirklich eine verrückte Story. Hauptsächlich geht es, glaube ich, hier ums Geld. Das muss man mal sagen. Also Uriah Faber hat relativ deutlich gemacht, dass man am Anfang, als man angefragt hat, ob Dwayne Ludwig Coach bei Team Alpha Male werden möchte, wohl nicht allzu viel Kohle zur Verfügung stellen konnte, weil halt Uriah Faber war, glaube ich, verletzt. Die anderen Jungs hatten noch unter anderem Ultimate Fighter Verträge oder hatten einfach noch nicht diesen Stellenwert, den sie jetzt mittlerweile haben. Sprich, es ist meistens so, dass die Coaches an der Kampfbörse beteiligt werden. Und da zwackst du jetzt 5% ab und das war halt damals deutlich weniger, als es heute ist. Deswegen konnte man Dwayne Ludwig zunächst nicht allzu viel bezahlen. Das hat dem guten Dwayne Ludwig auch erstmal überhaupt nicht geschmeckt. Er hat sich aber dann dennoch darauf eingelassen und hat erstmal begonnen bei Team Alpha Male, muss man sagen. Aber ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn das große Problem mit Dwayne Ludwig war wohl, dass er erstens nicht jeden trainieren wollte, sondern nur die Top-Guys, sage ich jetzt mal. Er wollte zum Beispiel auch keine Frauen trainieren. Er hält nichts von Frauen-MMA und hat da einen großen Bogen drum gemacht. Dann war es auch so, dass er noch nebenbei, obwohl er da ja angeheuert war, als Coach private Sessions angeboten hat im Team oder ja, im Gym von Uriah Faber und du konntest dir dann praktisch eine Stunde mit Dwayne Ludwig kaufen, was natürlich schon komisch ist. Also wenn du dann einen Coach anheuerst, der in deinem Gym dafür sorgen soll, dass die Jungs striking-technisch vorangetrieben werden, wenn der sich dann hinstellt und sagt, hey, hier, für $300 kann ich dir aber noch ein paar mehr Tricks zeigen, würde ich jetzt auch nicht so geil finden. Und es gab dann auch noch wirklich spektakuläre Aktionen, wie zum Beispiel, dass Dwayne Ludwig einfach mal so Erdnussbutter, weil er da irgendwie einen Deal an Land gezogen hat mit so einer Erdnussbutterfirma, einfach an der Rezeption vom Gym über die Ladentheke halt gehen lassen. Also man konnte dann Erdnussbutter bei Dwayne Ludwig kaufen. Habe ich mir natürlich zuerst gesagt, ja sag mal, kann man das ja nicht einfach an Uriah Faber Stelle wegräumen und sagen, so geht's aber nicht. Und da habe ich natürlich die Rechnung ohne Dwayne Ludwig gemacht, denn Team Alpha Male, wir wissen es alle, sind alles so kleine Jungs und der Dwayne Ludwig hat natürlich die Erdnussbutter ins oberste Regal geräumt. Kam keiner ran von den kleinen Jungs da. Nee, Spaß beiseite, aber ich kann schon verstehen, dass Uriah Faber das nicht so geil fand. Er hat das aber alles erstmal so hingenommen. Zum ersten Mal ist ihm, glaube ich, der Kragen geplatzt, wenn ich das richtig verstanden habe, als Dwayne Ludwig, glaube ich, zum ersten Mal auch als Coach dann in der UFC für Team Alpha Male aktiv war. Ich meine, er hat gesagt, es war bei einem Danny Castillo-Fight, als Dwayne Ludwig einfach mal versucht hat, mit der dubiosen T-Shirt-Firma Fear the Fighter, ihr kennt die noch, das ist hier von, ach, wie hieß denn der Shield, der McDessie, War das nicht McDessie? Ja, McDessies Cousin oder Bruder oder so hat diese Firma aufgebaut und hat dann aber auch diverse Kämpfer nicht richtig bezahlt. Auf jeden Fall, die Geschichte ist so, Dwayne Ludwig hat halt versucht, kurz bevor der Kampf da losgeht, noch irgendwie so einen Deal klar zu machen, dass wenn er jetzt hier so ein Fear the Fighter T-Shirt tragen würde, er nur $300 dafür nehmen würde und ja, dann wäre ja nochmal das T-Shirt präsent und Fear the Fighter hat sich drauf eingelassen und dann ist Dwayne Ludwig praktisch mit einem Fear the Fighter T-Shirt von einem ganz anderen Kämpfer zum Oktagon gelatscht und das war natürlich auch nochmal so ein Ding, was Uriah Faber nicht so gut fand, denn wir wissen alle, die meisten Team Alpha Male Jungs werden natürlich von Torque gesponsert, auch eine Firma, an der Uriah Faber beteiligt ist und man geht ja in der Regel schon davon aus, dass das komplette Team dann diese Shirts trägt oder damals halt getragen hat, mittlerweile hat sich das ja erledigt aufgrund des Reebok-Deals. Und dann hat natürlich Uriah Faber zum ersten Mal gesagt, ey, Dwayne, so geht's aber nicht. Also du kannst hier nicht einfach mal eine halbe Stunde vor dem Kampf entscheiden, dass du jetzt mit einem Fear the Fighter T-Shirt durch die Gegend läufst. Und das, solche Aktionen muss es wohl häufiger gegeben haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Uriah Faber Dwayne Ludwig so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt hat und gemeint hat, Dwayne, wir bringen dich ganz groß raus. Du musst jetzt erstmal die ganzen Podcasts abklappern, TV-Shows abklappern und allen klar machen, dass du jetzt der Head Coach bzw. der Striking Head Coach bei Team Alpha Male bist und dann ziehen wir auch große Sponsoren an Land und du kannst dir einfach noch neben dem Geld, das wir dir jetzt hier bezahlen, noch eine goldene Nase verdienen. Und Dwayne Ludwig hat sich halt gedacht, ey, jetzt wird das hier aber nichts, da muss ich mal selber tätig werden. Und dadurch kam es dann dazu, dass er halt Fear the Fighter angesprochen hat und so eine T-Shirt-Aktion gebracht hat. Es gab noch mehrere Vorfälle, also es geht immer irgendwie ums Geld, das muss man wirklich nochmal dazu sagen. Dwayne Ludwig hat dann auch mal irgendwie in Frage gestellt, dass Uriah Faber nicht immer alles angibt, was er da an Kohle verdient. Und wie gesagt, Dwayne Ludwig wurde ja prozentual an den Kampfbörsen und Bonuses beteiligt. Und wenn Faber da irgendwas verheimlicht hat, was, sag ich mal, hinter der Ladentheke so unter die Hand lief, also weiß ich nicht, wenn die UFC gesagt hat, hey, wir haben zwar schon alle Performance-Bonuses rausgehauen, aber dein Kampf war so geil, wir geben dir hier nochmal einen Zehner obendrauf. Und ja, wenn Uriah Faber das nicht angegeben hat, dann hat natürlich Dwayne Ludwig davon auch nichts gehabt. Das hat Dwayne Ludwig dann so ein bisschen vermutet bei dem einen oder anderen Kampf und hat Uriah Faber direkt drauf angesprochen. Der hat gesagt, Leute, oder Dwayne, ich habe nicht irgendwie noch zusätzlich Kohle bekommen, du kannst meinen Manager fragen. Und ja, wenn es dann so ums Geld geht, das kann ich mir schon vorstellen, dass das beide Seiten so ein bisschen zusetzt. Das ist keine gute Basis, um miteinander zu arbeiten, wenn dann immer so ein finanzielles Ding zwischen einem steht. Was ich gravierender finde an Vorwürfen, sind Rassismusvorwürfe, die Uriah Faber ja vorgebracht hat. Und zwar meinte er, dass Dwayne Ludwig zwar immer so ein bisschen, ja, so das Ganze als Witz dargestellt hat, aber er hat vorher immer so Sprüche gebracht wie, hier, alle Schwarzen müssen sich hinten anstellen, oder wenn Frauen im Gym waren, hieß es, ja, die Schwarzen müssen in die andere Ecke gehen, damit sie nicht zu nah bei den Frauen sind. Und Dwayne Ludwig hat sich mittlerweile auch schon zu diesen Vorwürfen geäußert und hat gemeint, hey, das ist alles nur ein Witz und so, und das ist, ich habe kein Problem mit Schwarze, ich bin kein Rassist. Ich glaube ihm das sogar. Ich glaube, dass das hier eher ein Problem mit dem Gehirn ist bei Dwayne Ludwig. Es gibt so Menschen, die der Meinung sind, dass das halt lustig ist, ja, und die meinen das in erster, ja, oder die meinen es gar nicht böse, ja, also die bringen halt so einen Spruch und denken, das ist lustig und sie sind jetzt hier sozial angekommen, wenn sie mal so einen Spruch bringen und fünf Leute dabei lachen, weil es gibt halt immer ein paar Idioten, die über so einen Scheiß lachen. Und ich glaube wirklich nicht, dass er was gegen Schwarze hat, sondern dass er einfach zu blöde ist zu kapieren, dass man solche Sprüche einfach nicht bringt. Und die Schwarzen im Team Alpha Male müssen sich dann wohl auch bei Uriah Faber beschwert haben darüber, dass er halt da immer mal wieder so Sprüche bringt. Gleichzeitig haben sich die Frauen beschwert, dass Dwayne Ludwig sie nicht trainieren will. Auch dazu hat sich Dwayne Ludwig geäußert und hat gemeint, ja, es ist richtig, ich habe ein Problem damit, wenn sich Frauen in die Fresse hauen. Jiu-Jitsu finde ich ja ganz geil. Kann ich auch ein bisschen an den Rum krabbeln. Das hat er nicht gesagt. Aber mit Jiu-Jitsu hätte er ja kein Problem, aber Striking und so, das ist nicht so sein Ding. Muss man vielleicht auch respektieren. Andererseits denke ich mir so, ist das nicht irgendwie dann auch mal ein Gesprächsthema gewesen, wenn man sich mit dem Coach zusammensetzt und man geht doch dann durch, was erwartet ihr von mir, was kann ich leisten? Also, dass sowas im Vorfeld oder auch zwischendrin nicht mal irgendwie thematisiert wird, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber sei es drum, was natürlich auch ein großes Problem war, dass Dwayne Ludwig einfach nur noch mit den ganz Großen im Team Alpha Male zusammenarbeiten wollte und nicht mehr mit den Kämpfern zusammenarbeiten wollte, die nicht allzu viel Kohle reinbringen, ja, die einfach noch keine großen Verträge haben, noch nicht in der UFC kämpfen und prozentual für Dwayne Ludwig da weniger anfällt. Und eigentlich war das so nicht gedacht. Also Dwayne Ludwig war nicht als Personal Trainer von 4-5 Kämpfern gedacht, sondern wirklich für den ganzen Gym. Und das alles hat Roy Faber einfach dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen persönlich genommen, aber es ging ihm halt dann irgendwann mal auf den Sack. Und er hat gesagt, so geht's jetzt hier nicht weiter. Also Roy Faber hat wirklich 1,5 Stunden Sachen erzählt. Unterm Strich geht's immer wieder ums Geld. Dwayne Ludwig hat irgendwie ein Problem damit, erstens mal mit Geld klarzukommen. So hat es sich jedenfalls angehört. Also es wirkte so, als ob er ständig pleite ist, wenn man Roy Faber zugehört hat. Und auch ständig nicht genug kriegen konnte. Also er hat immer irgendwie in Frage gestellt, dass hier noch ein bisschen Geld eigentlich da sein müsste und da noch ein bisschen was abzuknappen sei. Und was auch immer ein großes Problem für Dwayne Ludwig war, war, dass Roy Faber ihm ja mal erzählt hat, dass Dwayne Sponsoren kriegen wird und irgendwie müssen sie sich da falsch verstanden haben, weil Dwayne ging davon aus, dass Roy ihm die Sponsoren ranschafft und Roy hat gesagt, ich bin ja nicht dein Manager, ich schaffe dir keine Sponsoren ran, aber ich kann dafür sorgen, dass dein Name einfach einen gewissen Wert bekommt und du dann darüber Sponsoren bekommen kannst und das muss man ja definitiv so sehen. Team Alpha Male und Roy Faber haben schon dafür gesorgt, dass wir jetzt über einen Dwayne Ludwig reden. Davor war es halt ein Kämpfer, der den einen oder anderen geilen Kampf in der UFC gezeigt hat, aber im Großen und Ganzen nie zu den Top-Fightern gehörte. Also das muss man ja wirklich mal dann auch ehrlich sagen. Ja, was natürlich auch interessant ist, ist die Geschichte mit TJ Dillashaw. Roy Faber hat nicht hundertprozentig gesagt, dass sich TJ Dillashaw entscheiden muss zwischen Dwayne Ludwig und Team Alpha Male. Aber was Roy gesagt hat, ist, dass das so langsam aber sicher zum Problem wird. Man muss da auch noch mitbedenken, dass es ja kurz vor dem letzten TJ Dillashaw-Kampf gegen Hennen Burrow zu der Ludwig-Aussage kam, dass Team Alpha Male, also dass da einfach keine Champions wären, außer TJ Dillashaw und so. Und das kotzt Roy Faber einfach an und das spaltet auch so ein bisschen das Team und sorgt einfach für Probleme. Und Roy sagt, er versteht, dass TJ mit Dwayne eine gewisse gute Beziehung so aufgebaut hat. Aber wie gesagt, er hat es nicht direkt gesagt, aber man hat schon herausgehört, dass Roy Faber gerne eine Entscheidung von TJ Dillashaw hätte, wo er in Zukunft kämpfen wird, bei Dwayne oder bei Roy. Und es war auch so, er hat jetzt keinen direkten Namen genannt, aber es hörte sich so an, als ob TJ Dillashaw auch schon Dwayne Ludwig darauf angesprochen hat, dass das einfach im Gym bei Team Alpha Male zu Problemen führen würde, wenn er da hin und her switcht. Aber Roy Faber hat auch gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn er bei Dwayne Ludwig trainiert und nebenbei dann noch bei uns, das wäre auch okay. Aber wie gesagt, es hat sich schon so angehört, als ob er da gerne eine Entscheidung hätte. Deswegen, ich möchte mich da nicht so richtig festlegen, ob es da eine Entscheidung geben wird in den nächsten Monaten. Aber für mich ist das unvorstellbar, dass einer der wichtigsten Kämpfer in deinem Team bei deinem, vielleicht nicht unbedingt Erzfeind, aber nur nicht gerade deinen besten Kumpel trainiert. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das auf Dauer funktionieren kann. Deswegen könnte ich mir hier denken, dass es da in Zukunft doch noch die ein oder andere Änderung geben würde. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe, mit Sicherheit, weil es war so viel, was Roy Faber erzählt hat. Was muss man hier definitiv noch erwähnen? Vielleicht noch mal was zu Dwayne Ludwig, der auf diese Vorwürfe reagiert hat und das Ganze mehr oder weniger als Witz abgetan hat. Das mit den Schwarzen habe ich ja gerade eben schon erklärt, dass er da meinte, ja, das ist nicht ernst gemeint, das ist alles nur ein Spaß. Außerdem unterstellt er Roy Faber, dass er ein bisschen punchy wäre, also sich ein paar zu viele Schläge eingefangen hätte und deswegen so wirres Zeug erzählen würde. Und das finde ich auch, das ist auch eine üble Unterstellung. Also das ist natürlich, das ist, wenn man sich die beiden Interviews so anhört, merkt man halt sofort, dass Roy Faber sich zumindest besser artikulieren kann und deswegen glaubwürdiger rüberkommt. Und im Endeffekt, Dwayne Ludwig hat bei seinem Interview kaum einer der Vorwürfe entkräften können, sondern hat immer die Karte gespielt, ja, das habe ich ja nicht ernst gemeint, das ist ja nur ein Witz, also von daher verstehe ich überhaupt nicht, was jetzt hier das Problem ist. Und Ludwig meinte dann auch noch, dass Faber große Angst davor hätte, dass jetzt einige Kämpfer mit in Ludwigs neues Gym rüberwechseln könnten. Und dass er deswegen jetzt hier diese Karte spielt und Dwayne Ludwigs Ruf so ein bisschen schädigen möchte. Und Dwayne Ludwig hat gesagt, ich habe mit allen bei Team Alpha Male eine super Beziehung, außer mit Uriah Faber, komischerweise. Sonst verstehe ich mich mit jedem. Danny Castillo und TJ Dillashaw würden auch weiterhin bei ihm trainieren. Das stimme nicht, dass nur noch TJ Dillashaw bei ihm trainiert. Und wie gesagt, er wüsste überhaupt nicht, was der Faber jetzt hier will. Er soll immer die Füße stillhalten, alles wäre doch völlig in Butterzucker. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist wirklich, man merkt Uriah Faber aber an, dass ihm das schon sehr zu schaffen macht, glaube ich. Also wir kennen alle Uriah Faber als diesen coolen Surferboy und man merkt das auch bei Ultimate Fighter, dass wenn Conor McGregor dieses Thema anreißt, dass Uriah Faber da einfach ein bisschen anders drauf ist, als wir ihn sonst kennen. Er ist da nicht so locker und so so Sunnyboy-mäßig drauf, sondern ich habe immer das Gefühl, jetzt arbeitet was bei Uriah Faber im Oberstübchen. Und ähnlich war das auch im Podcast von Ariel Helwani. Man hat einfach gemerkt, dass Faber hier unter Strom steht und die Schnauze voll hat von diesem Vogel, sage ich jetzt mal. Und Helwani hat dann auch gefragt, ob Faber es bereuen würde, dass er mit Dwayne Ludwig irgendwann mal ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist. Und Fabers Antwort war ja. Und das ist natürlich dann auch eine krasse Aussage. Man muss auch berücksichtigen, Uriah Faber war schon mehr oder weniger der Typ, der die ganzen Jungs wie ein TJ Dillashaw, wie ein Joe Benavides und wie sie alle heißen, Mendes, auf das gewisse Level geführt hat. Oder das Gym insgesamt hat dafür gesorgt, dass Kämpfer sich weiterentwickeln können und halt um Titel mitkämpfen können. Und es wirkt schon so ein bisschen so, als ob Dwayne Ludwig nur noch derjenige war, der letzten Endes den Ball ins leere Tor geschoben hat. Also so wirkt es schon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Faber da so ein bisschen mit zu knabbern hat, weil er so viel Energie vielleicht in dieses Projekt gesteckt hat. Und dann kommt Ludwig und alle reden nur noch davon, was das für ein geiler Coach ist und wie er TJ Dillashaw zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und ja, das kann natürlich auch sein, dass Faber das so ein bisschen ankotzt. Obwohl er das nicht nötig hat, weil er einfach in allen Bereichen in seinem Leben erfolgreich ist. Das zeichnet für mich einen Uriah Faber aus. Egal, was er anpackt, es wird fast immer zu Gold. Und ja, es ist ganz schwierig von außen einzuschätzen, wie es sich anhört. Ist es definitiv so, dass Ludwig einen kleinen Schuss hat irgendwie und Faber einfach keinen Bock mehr auf diesen Typen hatte. Und wenn es jetzt nicht TJ Dillashaw gäbe, wäre das alles, glaube ich, auch gar kein so großes Problem. Dann hätten die beiden sich dann einfach getrennt und Ludwig würde seinen eigenen Gym jetzt aufmachen, Faber würde weiter bei Team Alpha Male rumhampeln und alles wäre gut. Aber ich glaube, dass diese TJ Dillashaw-Frage dazu führt, dass sich dieses Thema auch noch in den nächsten Wochen unter Umständen hochschaukeln könnte. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere MMA-Journalist da noch offene Fragen in Richtung Faber und Dwayne Ludwig hat. Wenn es da neue Antworten gibt, erfahrt ihr die natürlich hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit zusammengefasst, was Uriah Faber da erzählt hat. Aber ich finde es schon interessant, dass man jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte und versteht, warum es zum Bruch zwischen Faber und Ludwig letzten Endes kam. Wir bleiben noch bei Uriah Faber, denn nach Ultimate Fighter, nach der dritten Folge, jetzt am Mittwoch, da ist leider Gottes unser deutscher Vertreter Sascha Schamha ausgeschieden. Nicht unbedingt unglücklich, sondern eher ein bisschen dämlich. Ist natürlich von meiner Position aus leicht zu sagen, aber es war halt wirklich so, dass Conor McGregor ihm immer wieder zugerufen hat, Junge, bleib stehen, geh nicht auf den Takedown, versuch nicht irgendwie aus der Guard was zu machen, sondern versuch mit deinem Striking Punkte zu erzielen, sage ich jetzt einfach mal so. Da hast du Vorteile und Schama hat halt immer wieder auf diese Takedowns gesetzt und das hat Conor McGregor wirklich zur Weißglut getrieben. Der ist da wirklich abgegangen wie so ein Rumpelstilzchen und hat Sascha danach auch noch als Pussy beschimpft und also es war wirklich unterhaltsam, aber auch ein bisschen fragwürdig. Also wenn ich Coaches heutzutage so erlebe, da fragt man sich, ob es da nicht irgendwie mal notwendig wäre, vorher noch so ein soziales Studium oder so zu machen, um einfach zu wissen, wie man mit Menschen umgeht. Denn da fehlt bei Conor McGregor definitiv noch was. Also das war ein bisschen hart, gerade als deutscher MMA-Fan. Ich habe natürlich schon Sascha Schamha die Daumen gedrückt, aber ja, hat halt leider Gottes nicht gereicht. Aber was ich hinaus wollte, danach gab es noch eine Sendung, in der Dana White zu Gast war und das Thema wurde nochmal aufgegriffen, ob es irgendwann mal zum Kampf zwischen Uriah Faber und Conor McGregor kommen könnte. Denn wenn man sich die Ultimate Fighter Staffel anschaut, dann würde man sich das wünschen, weil die beiden so eine geile Chemie zusammen haben. Also ja, muss man sich einfach angucken. Es funktioniert einfach hervorragend, weil man hat das Gefühl, dass Uriah Faber mithalten kann mit Conor McGregor, was das Verbale angeht. Und man denkt die ganze Zeit so, oh, die beiden würde ich echt gerne im Oktagon gegeneinander sehen. Dana White sagt jetzt aber, es wird sehr wahrscheinlich niemals zu diesem Kampf kommen, denn beide Karrieren laufen so ein bisschen aneinander vorbei. Was White damit, glaube ich, meint, ist einfach, dass Uriah Faber so ein bisschen gerade auf Abschiedstournee ist, auch wenn es da von Faber noch keine Aussage dazu gab, aber es ist einfach logisch, wenn man sich anschaut, wie lange er schon dabei ist. Und Conor McGregor eher ein Typ ist, der jetzt gerade seine Karriere so richtig durchstartet. Und außerdem steht ja eher ein Wechsel nach oben in den Gewichtsklassen für Conor McGregor an. Und Uriah Faber ist ja eigentlich ein Bantamweight-Kämpfer, der im Featherweight schon eher klein ist. Und Conor McGregor ist eher groß fürs Featherweight. Sprich, man hätte vielleicht auch da ein kleines Mismatch und Dana White würde Uriah Faber diesen Kampf nicht unbedingt empfehlen. Ja, Conor will angeblich laut Dana White auch unbedingt danach gegen Frankie Edgar kämpfen. Also er wünscht sich, dass Frankie Edgar Chad Mendes besiegt im Dezember und würde dann gegen Frankie Edgar gerne seinen Titel zum ersten Mal verteidigen. Und wir haben ja am Dienstag gelernt, das wäre dann im Croke Park in Dublin. Bin ich mal gespannt, ob es dazu auch wirklich kommen wird, denn es gibt noch jemanden, der sich plötzlich ins Gespräch bringt. Meinen alten Buddy Anthony Pettis hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey, für einen McGregor-Kampf würde ich sofort runtergehen in die Featherweight Division. 145 Pfund ist kein Problem für mich, da rasiere ich mir oder lasse ich einfach das Haargel weg, dann bin ich da schon. Und ja, er hat sich das überlegt, dass er da die Gewichtsklasse nach unten aufsuchen könnte und dann gegen Conor McGregor kämpfen würde. Wäre auch ein geiler Kampf. Würde ich auch gern sehen, ganz ehrlich. Aber den Kampf würde ich mir auch in der Lightweight Division gerne angucken. Also von daher, wo der, in welcher Gewichtsklasse der stattfindet, ist mir fast egal. Ich tendiere sogar eher zum Lightweight, weil, glaube ich, beide Kämpfer sich da leichter tun würden, was halt einfach das Gewicht angeht. Und ich davon ausgehe, dass der Kampf dann auch insgesamt besser wäre. Deswegen, ja, Pettis gegen McGregor, ich bin dabei. Dann hat sich Demetrius Johnson zu Wort gemeldet. Und Leute, ihr müsst tapfer sein. Demetrius Johnson will keine lange Auszeit. Er will im Februar in Las Vegas kämpfen. Das ist natürlich an und für sich keine große Nachricht eigentlich. Die würde ich hier auch gar nicht mit reinnehmen. Wäre da nicht die Komponente, dass Henry Cejudo relativ klar gemacht hat, dass er nicht mehr in Las Vegas bzw. in Nevada kämpfen will, solange Nick Diaz weiterhin suspendiert ist. Ihr wisst das, ihr habt die Geschichte mitbekommen. Ausgerechnet jetzt sagt Demetrius Johnson, also ich will auf jeden Fall meine nächste Titelverteidigung im Februar in Las Vegas abhalten. Das ist mir eigentlich egal, warum und weshalb andere da nicht kämpfen wollen. Denn laut Demetrius Johnson hält er nichts davon, dass andere Kämpfer sagen, sie werden nicht mehr in Las Vegas kämpfen, wenn eigentlich ganz andere Kämpfer da irgendwelche Probleme haben. Also ja, er sagt halt, was juckt mich das, wenn Nick Diaz hier ein Problem hat? Ich habe mit der Nevada State Athletic Commission kein Problem, deswegen kämpfe ich auch weiterhin in Nevada. Und ich glaube schon, dass das so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Henry Cejudo ist, denn so deutlich ja, ist man das eigentlich nicht gewohnt, dass ein Kämpfer sich dazu äußert, wo er als nächstes kämpfen will. Es gibt zwar immer mal wieder so Aussagen, Conor McGregor mit Dublin etc. pp., aber man hört relativ selten, dass Champion XY sagt, ich möchte auf jeden Fall in Las Vegas als nächstes kämpfen, obwohl es verständlich wäre. Aber ich glaube, dass der das ja schon so ein bisschen absichtlich gemacht hat. Dann bin ich diese Woche auch einmal traurig gewesen, als ich lesen musste, dass Aljamain Sterling das Karriereende aus Mangel an Kämpfen immer mehr in Erwähnung zieht. Ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass Aljamain Sterling relativ angepisst ist, dass er einfach keinen Kampf bekommt. Er ist gerankt auf Platz 7 und versucht schon seit Ewigkeiten von der UFC einen neuen Kampf zu bekommen. Das wird alles nichts. Es hieß dann von der UFC in Richtung Sterling, hey, UFC on Fox 17, da bist du dabei. Bislang hat er da immer noch keinen Gegner. Er wollte eigentlich gegen Brian Caraway kämpfen. Caraway hat diesen Kampf ja abgelehnt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das hier die altbekannte UFC-Masche? Euch wird es schon aufgefallen sein, dass Kämpfer, die nur noch einen Kampf in ihrem Vertrag haben, von der UFC dann und wann schon gerne mal so ein bisschen hingehalten werden. Also einfach dann diesen Kampf nicht gleich bestreiten können und unter Umständen vielleicht die Promotion wechseln. Nee, das möchte man dann immer so ein bisschen herauszögern. Das haben wir bei Roy Nelson gesehen. Man erlebt es jetzt aktuell auch bei Matt Mitrione, der auch unbedingt wieder kämpfen möchte, aber auch nur noch einen Kampf im Vertrag hat. Und so langsam aber sicher bin ich mir relativ sicher, dass das eine Masche ist seitens der UFC. Sie wollen ja einfach so lange wie möglich abwarten, bis der Kämpfer mürbe ist und vielleicht sagt, komm, ich nehme einen neuen Vertrag an oder weiß ich nicht, bis er irgendwie von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden ist und sein Name nicht mehr so einen großen Marktwert hat und unter Umständen eine andere Promotion, die ihn dann verpflichten, nicht mehr allzu viel davon hat. Weil Fans dann sagen, ja, das ist ja schon ewig her, dass der Sterling mal jemanden weggehauen hat. Dabei liegt es nur daran, dass die UFC verhindert, dass er relativ zeitnah einen neuen Kampf bestreiten kann. Für Aljamain Sterling ist halt jetzt das Problem, er muss weiterhin seine Miete zahlen, er muss ein Auto abzahlen, er muss noch einen College-Kredit abbezahlen. Und wenn halt kein Geld reinkommt von der UFC, dann muss er sich überlegen, was er jetzt macht. Deswegen will er wieder seine Tätigkeit als Lehrer aufnehmen. Wenn es jetzt nicht dann demnächst Neuigkeiten gibt in Richtung UFC und Fox 17, er möchte da zwar kämpfen, aber wie gesagt, wenn er keinen Kampf dieses Jahr bekommt, dann war es das für ihn. Und ich würde es wirklich sehr schade finden. Aljamain Sterling ist ein großartiger Kämpfer. Es ist bei ihm, glaube ich, er hat zwei Probleme. Erstens, er hat sich negativ zum Reebok-Deal geäußert. Das ist nie gut, wenn du bei der UFC Erfolg haben möchtest. Und was das nächste Problem ist, er ist halt ein klassischer Wrestler. Das heißt, es ist viel Grappling angesagt und es ist halt so ein Grinder. Und das mag die UFC ja auch nicht so sehr. Sie mögen ja eher die flashy Typen. Und ich glaube, dass Sterling Potenzial hätte, auch mit seinem Stil Leute zu begeistern. Aber ja, dazu muss er natürlich bekannte Namen kämpfen, um dann einfach auch mal für solche berühmten Oh-Momente zu sorgen, wo Leute dann sagen, holy shit, der Sterling kloppt den XY weg. Und die UFC gewährt ihm diese Momente aktuell nicht. Sehr, sehr, sehr, sehr schade, wenn ihr mich fragt. Sterling, wie gesagt, ein Kämpfer, den ich definitiv wirklich in den nächsten 2-3 Jahren als Titelaspirant gesehen habe. Ich würde es sehr traurig finden, wenn er die Karriere beendet. Das wäre echt nicht schön. Jose Aldo, schlecht beraten, habe ich mir ja aufgeschrieben und ein Fragezeichen dahinter gemacht. Auch diese Nachricht hatte ich schon mal vor ein paar Wochen dabei. Und zwar, dass Jose Aldo einen Reebok-Deal abgelehnt hat. Reebok wollte Jose Aldo auch als einer der dieser Exklusivkämpfer verpflichten. Also, dass er so einen Deal bekommt wie Ronda Rousey und Jon Jones. Jon Jones hat den Deal nicht mehr, ich weiß, aber das war einer der ersten Kämpfer, die diesen Reebok-Deal bekommen haben, diesen Exclusive-Deal. Und da hat Jose Aldo damals gesagt, ah, what the fuck, ich will den Scheiß nicht. Ich bin hier mit Venom relativ gut am Start und ich bleib bei Venom und ich lehne euren verfickten Deal ab. Ich glaube, das war fast der O-Ton von Jose Aldo. Jetzt ist aber folgendes Problem eingetreten. Venom, oder beziehungsweise der Vertrag zwischen Jose Aldo und Venom, läuft im Oktober aus. Und Andre Vieira, das ist der Chef von Venom, hat sich jetzt dazu geäußert und meinte so, hey, wir finden es echt cool, dass wir den Jose Aldo haben als Aushängeschild, das ist echt ziemlich fett, aber es ist halt ein bisschen doof, wenn keiner davon Wind bekommt, dass er ein Venom-Fighter ist, denn im Octagon kann er halt keine Venom-Schlipper tragen, sondern muss diese Reebok-Sachen tragen. Im Vorfeld zu den Pay-Per-Views kann er keine Venom-Sachen tragen. Auch da muss er Reebok-Gear tragen. Und das macht für uns dann relativ wenig Sinn, wenn wir dem guten Jose Aldo $120,000 im Jahr bezahlen. Aber also einfach nur so, sozusagen als Werbeerfolg $2,000 zurückbekommen jeden Monat. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir dem guten Jose Aldo entweder weniger Geld geben oder gar keinen neuen Deal mit ihm aushandeln. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass Jose Aldo mehr oder weniger mit leeren Händen dasteht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Reebok nach den Jose Aldo-Aussagen, wie dass das hier ein scheiß Deal wäre und so, bereit ist, Jose Aldo einen neuen Deal anzubieten. Und wenn Venom sich da wirklich zurückzieht, dann steht, wie gesagt, Jose Aldo mit leeren Händen da. Es war wohl damals so, dass der Reebok-Deal auf den ersten Blick ein bisschen lukrativer war, ein bisschen mehr Geld abgeworfen hat, allerdings vor Steuern und nach Steuern war dann wiederum der Venom-Deal lukrativer. Das liegt daran, dass für den Venom-Deal Jose Aldo das Geld in Brasilien hätte versteuern lassen müssen und für den Reebok-Deal in den USA, und in den USA zahlst halt mehr Steuern. Und unterm Strich hätte Aldo dann weniger Kohle gehabt. Also ich bin mal gespannt, wie das für Jose Aldo ausgeht. Nicht, dass er die Kohle bräuchte, aber es lachen doch dann am Ende immer die anderen, habe ich hier das Gefühl. Drei Nachrichten noch. Hier, André Orlovsky und Frank Mir wollen ein Rematch, habe ich diese Woche mitbekommen. Ihr werdet es mitbekommen haben, bei UFC 191 haben die beiden nicht unbedingt gerade eine legendäre Schlacht abgeliefert, sondern eher einen relativen Stinker. Und der Sieg für André Orlovsky war auch so ein bisschen umstritten und jetzt ist so ein bisschen durchgesickert, dass beide Kämpfer bereit wären, nochmal für ein Rematch, und dann wollen sie sich auch richtig Mühe geben, kann man so im Endeffekt sagen. Seitens der UFC hört man auch, dass sie nicht unbedingt abgeneigt sind, diesen Kampf nochmal auf eine Karte zu setzen, aber ich glaube auch nicht, dass sie alle Hurra schreien, weil es war jetzt wirklich eher ein Scheißkampf. So, dann kleines Lyoto Machida-Update nach langer Ruhezeit, muss man sagen. Also man hat wirklich längere Zeit jetzt nach der Joel Romero-Niederlage, hat man lange Zeit nichts mehr von Lyoto gehört. Jetzt hat er sich wieder zu Wort gemeldet und hat gemeint, er macht aktuell eine Pause. Er hat relativ viele Kämpfe in einer kurzen Zeit bestritten, unter Umständen oder zwischendrin auch noch Verletzungen behandeln lassen müssen, Operationen über sich ergehen lassen müssen. Dennoch hat er relativ oft gekämpft. Jetzt nimmt er sich die Auszeit, möchte im Januar zurückkehren und möchte dann gegen Michael Bisping kämpfen. Öfter mal was Neues. Jeder will gegen Michael Bisping kämpfen. Das kennen wir schon. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Nachricht, und die ist, das ist ein heißes Thema hier. Also das wollte ich am Dienstag schon mit reinnehmen, aber ich bin da nicht so hundertprozentig durchgestiegen. Jetzt habe ich mir die letzten Tage da immer wieder Zeug drauf geschafft, damit ich alles so logisch und sinnvoll erklären kann, wie es nur irgendwie geht. Es geht um Vitor Belfort und um seinen Kampf gegen John Jones vor 3 Jahren oder so, müsste das gewesen sein, in Kanada. Da war es wohl so, dass im Vorfeld Vitor Belfort, also erstmal muss man einleitend sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es zwar Gerüchte, und zwar hartnäckige, dass Vitor Belfort Testosterontherapien über sich ergehen lässt, aber er hatte keine Genehmigung oder keine Sondergenehmigung dafür. Also später hatte er ja diese Testosterontherapie Sonder- oder Ausnahmegenehmigung, dass er halt das Zeug dazu sich nehmen darf, weil man festgestellt hat, er hätte einen zu niedrigen Level und bräuchte das aus gesundheitlichen Gründen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er diese Ausnahmegenehmigung noch nicht. Kurz bevor John Jones gegen Vitor Belfort dann stattfinden sollte, muss wohl in irgendeinem Dopingtest aufgefallen sein, dass Vitor Belforts Werte extrem hoch waren. Zwar noch im Rahmen, aber extrem hoch. Jetzt sagen natürlich viele von euch, ja gut, wenn es im Rahmen ist, dann wo ist das Problem? Das Problem ist folgendes, man hat Vitor Belfort natürlich auch schon früher getestet und da war sein Testosteronwert deutlich niedriger. Wenn jetzt bei einem weiteren Test auf einmal sein Testosteronwert deutlich nach oben geht und zwar noch im Limit ist, aber trotzdem deutlich nach oben geht, ist hier wirklich, oder liegt die Vermutung nahe, dass Vitor Belfort irgendwas zu sich genommen hat. Denn es ist nicht unbedingt normal, dass du im Alter plötzlich einen rasant ansteigenden Testosteronwert hast, wenn du nichts zu dir nimmst. Das Problem ist, dass Nevada unter Umständen, also das Ganze fand ja in Kanada statt und wurde in dem Fall von der UFC geregelt, aber Nevada ist ja so die Commission, an der sich alles orientiert. Und Nevada hätte unter Umständen, wenn der Kampf in Las Vegas stattgefunden hätte, diesen Kampf bzw. Vitor Belfort nicht antreten lassen, aufgrund des zu hohen Wertes. Die hätten gesagt, okay, pass mal auf, mein lieber Vitor Belfort, du hast normal einen Testosteronwert von 400, die die maximale Grenze sind zwar 1200, aber wenn du jetzt einen Testosteronwert hast von 800, sprich doppelt so hoch wie früher, dann hast du definitiv was eingenommen und hast das nicht angegeben und deswegen lassen wir dich nicht kämpfen. Also das hätte passieren können. Auf was ich jetzt hinaus will, ist eigentlich Folgendes. Die UFC wurde also darüber informiert, dass Vitor Belfort einen zu hohen Testosteronwert hat im Vergleich zu seinen alten Werten und dass hier gehandelt werden müsse. Und die UFC hat halt nicht gehandelt. Versehentlich ist diese E-Mail, die der UFC zugekommen ist, also die mit den Testergebnissen, dann an irgendwelchen Journalisten verteilt worden. Und die haben sich erstmal dabei auch nicht so viel gedacht, offensichtlich. Und es kam halt damals irgendwie noch nicht so richtig ans Tageslicht. Und jetzt kommt es auf einmal raus, dass, und das muss man jetzt hier mal schon so ein bisschen unterstellen, die UFC einfach so einen Test unter den Tisch gekehrt hat. Denn ja, es steht vor außer Frage, dass Vitor Belfort unerlaubterweise zu diesem Zeitpunkt Testosteron zu sich genommen hat und eigentlich die UFC hätte hier reagieren müssen und sagen müssen, okay, den Kampf, den gibt's jetzt nicht. Und das wollten sie wohl kurz bevor dieser Kampf stattfindet nicht riskieren, dass da ein Pay-Per-View zusammenbricht, sage ich jetzt mal, und haben den Test von Vitor Belfort wohl wissentlich verschwiegen. Das kann sogar wirklich so weit gehen, dass John Jones Anzeige erstatten könnte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann rechtlich alles wäre, aber das habe ich halt auch gelesen, dass das zivilrechtlich Folgen haben könnte für die UFC und Vitor Belfort. Denn John Jones hätte zum Beispiel ja auch in diesem Kampf schwer verletzt werden können. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde er ja sogar schwer verletzt. Es war ja irgendwie so, dass Vitor Belfort da, was war denn das, ein Kimura oder so? Oder war das ein Armbar? Also irgendwie hat er so eine Submission angesetzt, die John Jones da, ich glaube, die Schulter zerfetzt hat oder irgendein Körperteil in Mitleidenschaft gezogen hat. Und und da könnte John Jones sogar zivilrechtlich noch gegen vorgehen, weil halt im Nachhinein sich rausgestellt hat, dass Vitor Belfort hier Testosteron zu sich genommen hat. Wer, warum und weshalb, das finde ich alles per se erstmal gar nicht so interessant. Aber was mir diese Nachricht hier jetzt sagt, ist, dass wenn die UFC selber reguliert, dass sie dann unter Umständen bei dem ein oder anderen Kämpfer über gerissene Tests, sage ich jetzt mal, hinwegsieht. Und wenn man das bei einem Vitor Belfort macht, der definitiv nicht unbedingt jetzt hier the biggest draw in the company ist, dann kann man sich vorstellen, dass man bei anderen Kämpfern da vielleicht noch eher hinwegsehen würde. Vitor Belfort ist zwar ein wichtiger Kämpfer für die UFC, damals auch gewesen, definitiv, aber natürlich jetzt nicht der, für den ich jetzt hier meine Company riskieren würde. Aber wenn sie das für ihn machen, dann glaube ich, machen sie das auch für andere Kämpfer oder haben es für andere Kämpfer gemacht. Und es wirft natürlich wieder ein schlechtes Licht so ein bisschen auf die UFC, die aktuell ja versucht, den Sport zu säubern. Was Doping etc. und so angeht, ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob es unter Umständen sogar noch mehrere solche Fälle gibt, aber da habe ich schon mit den Ohren geschlackert, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen adäquat zusammenfassen können. Wie gesagt, war ein bisschen kompliziert zu verstehen alles. Die Testergebnisse, um das nochmal zusammenzufassen, waren nicht so hoch, dass er über dem Level lag. Es war halt lediglich so, dass er über seinem eigentlich alten Testosteronwert lag. Und zwar so deutlich, dass man davon ausgehen muss, dass er was zu sich genommen hat. Und das ist im Endeffekt das Problem, was in Nevada dazu geführt hätte, wenn der Kampf in Nevada stattgefunden hätte, dass man Vitor Belfort rausgenommen hätte. So. Dann noch mal ganz kurz was fürs Wochenende, denn endlich ist wieder UFC angesagt. Und zwar in Saitama am Sonntag, genau, am Sonntag, deutsche Zeit, 2 Uhr morgens geht's los mit den Prelims, 4 Uhr die Maincard, man kann alles auf Fight Pass sehen, ihr müsst also nicht auf Maxdome zurückgreifen, sage ich denn nur. Josh Barnett gegen Roy Nelson ist der Main Event, da würde ich auf Josh Barnett tippen. Ja, Josh Barnett ist, glaube ich, insgesamt der Kämpfer, der einfach mehr Möglichkeiten hat, so einen Kampf für sich zu entscheiden, auch wenn Roy Nelson natürlich immer seinen einen Punch auspacken kann und mit einem Overhand Right, glaube ich, jeden K.O. schlagen kann, glaube ich, dass Josh Barnett hier jemand ist, der diesen Kampf für sich fast schon entscheiden muss. Ich glaube, seinen letzten Kampf hat er verloren, der gute Josh Barnett, in einer relativ bescheidenen Performance gegen Travis Brown, so ist es. Davor Frank Mir besiegt und Roy Nelson hat gefühlt auch seit Ewigkeiten nichts mehr gerissen. Oh ja, Roy Nelson in den letzten 5 Kämpfen mit 4 Niederlagen und einem Sieg gegen Big Nog, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt eine Kunst, gegen Stipe Miocic verloren, gegen Daniel Cormier verloren, gegen Mark Hunt verloren und zuletzt gegen Alistair Overeem. Ja, für Roy Nelson mit Sicherheit schon mehr als nur ein richtungsweisender Kampf. Ich glaube nicht, dass man sich hier Sorgen machen muss, dass Roy Nelson entlassen werden würde, sollte er diesen Kampf verlieren. Die UFC möchte, denke ich mal, nicht unnötige Konkurrenten mit gut vermarktbaren Kämpfern stärken. Denn Roy Nelson ist eine Marke, auch wenn er vielleicht qualitativ nicht einer der Besten ist. Aber man kennt ihn und für Bellator wäre das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn so ein Roy Nelson als Free Agent auftauchen würde. Co-Main Event ist Gegard Mousasi gegen Uriah Hall. Auch das ist ein interessanter Kampf. Irgendwie warten wir ja alle immer noch auf den großen Durchbruch von Uriah Hall. Er hat sich zuletzt ein bisschen gefangen, muss man sagen, in der UFC. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe, da hat er einen Rekord von 4 Siegen und einer Niederlage. Wobei man sagen muss, dass die Niederlage gegen Rafael Nadal sehr, sehr knapp war, auch eine Split-Decision gewesen ist. Ansonsten, ja, sah er ganz gut aus. Sein letzter Kampf gegen Bangbose war jetzt nicht unbedingt ein Gradmesser. Bangbose ist damals kurzfristig eingesprungen und ich glaube, dass der Kampf nicht ein Gradmesser für Uriah Hall gewesen ist. Gegard Mousasi ist jetzt echt eine Hausnummer, gegen die er da antreten muss, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie er Gegard Mousasi besiegen soll. Mousasi wirkt so, als ob er definitiv an der Top 5, an der Top 3, möchte ich fast schon sagen, kratzt in seiner Division, aber darüber nicht hinauskommt. Er ist aktuell auf 6 gerankt in der Middleweight Division und ich denke mal so 4, 5, das könnte er vielleicht noch schaffen, aber viel höher geht's nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ein Gegard Mousasi zum Beispiel so Typen wie Chris Weidman oder einen Joel Romero oder Jacare besiegen soll. Also den Kampf gegen Jacare haben wir ja schon gesehen, da hat er ja auch verloren. Aber bei Uriah Hall kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Gegard Mousasi nochmal so eine Streak startet und irgendwann tatsächlich so einen Titelkampf sich ergaunern kann. Mag den Mousasi eigentlich. Ich mag auch Uriah Hall, aber ich glaube, dass der Typ nicht diesen letzten Biss hat, um wirklich bis ganz nach oben kommen zu können. Also wenn er so ein Typ wäre, hätte er gegen Nadal, glaube ich, einfacheres Spiel gehabt, als er am Ende hatte. Und er hat sich selber zuzuschreiben, dass dieser Kampf so eng war, dass man am Ende einfach für beide Seiten entscheiden konnte und die Entscheidung dann gegen ihn ausgeht. Und ja, ich tippe hier auf Mousasi. Dann haben wir Horiguchi gegen Chico Camus. Okay, kann man sich mal angucken. Mitsugaki gegen George Roop. Auch okay. Viele japanische Kämpfer natürlich mit auf der Karte, gar keine Frage. Was für uns vielleicht noch interessant ist, ist natürlich der Auftritt von Nick Hein, der wieder in Erscheinung treten wird. Nick Hein, natürlich besonders mit Japan verbunden, weil seine Frau Japanerin ist. Und Nick Hein trifft auf Yusuke Kazuya, der sein UFC-Debüt geben wird. 9-1 ist. Ich kann natürlich über Kazuya nicht viel sagen. Also das ist seit ein relativ junger Kämpfer mit 25 Jahren. Gegen wen hat er denn verloren? Kennt man die Typen? Nee. Sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen kann ich wenig zu den Gegnern sagen. Also kann ich zu Kazuya überhaupt nichts sagen. Ich würde mich freuen, wenn Nick Hein diesen Kampf gewinnen könnte, weil wir, glaube ich, hier in Deutschland einfach einen UFC-Fighter brauchen, der ein gewisses Standing sich erarbeiten kann. Und ich fand Nicks Performance gegen James Vick nicht so verkehrt. Das war für mich ein Kampf, den hätte er gewinnen können. In Berlin ist er ja noch ungeschlagen für die UFC gegen Drew Dober und gegen Lukas Zajewski hat er jeweils einen Punktsieg erringen können. Und ich würde mich freuen, wenn Nick jetzt einfach hier auch nochmal gegen Kazuya einen Sieg einfahren kann und dann nächstes Jahr hier in Europa vielleicht dann nochmal einen Sieg einfahren kann, sodass wir einfach auch mal einen Kämpfer haben, der zumindest sich einen Namen gemacht hat und sich weiterhin auch einen Namen machen kann in der UFC. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde es übrigens gut, dass Nick Hein in Thailand, ich weiß nicht, ob er für dieses Camp jetzt auch in Thailand gearbeitet hat, aber es wird wohl schon so sein, in Thailand zusammen mit Roger Muerta viel gearbeitet hat. Ich glaube, das tut keinen wirklich gut, judo-technisch und so müssen wir ihm mit Sicherheit nichts mehr erklären. Aber was das Striking angeht, hat er sich da, glaube ich, einen guten Mann ausgesucht. Und der Gym, Tiger Muay, ist ja auch dafür bekannt, wirklich nochmal Jungs richtig nach vorne zu bringen. Und ich hoffe, dass wir das hier auch wieder sehen werden, dass Nikain nochmal einen Schritt nach vorne macht und einfach für Deutschland die Fahne hochhält. Das wäre nicht schlecht. Der Rest der Card ist so lala. Wie gesagt, viele asiatische Kämpfer dabei. Cajun Johnson ist auch noch mit dabei. Den habe ich ganz gut gefunden bei dieser Ultimate Fighter Staffel. Kanada gegen Australien. Auf den kann man sich auch noch, glaube ich, freuen. Ja, an und für sich ist das mit Sicherheit wieder eine unterhaltsame Card, die man sich gut reinziehen kann. Es sind nicht allzu viele Kämpfe. Ich glaube, es sind 8, 9. Dann sind es doch 10. Aber es sind trotzdem nur 10 und nicht 12 oder 13, was wir ja auch sonst schon häufig erlebt haben. Gut, wir hören uns wieder am Dienstag. Vergesst bitte nicht in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook zu schreiben, ob ich jetzt mir hier einen zweiten Mann dazu holen soll oder ob ihr eher das aktuelle System befürworten würdet. Da bin ich durch und heute gibt's zum Schluss was ganz Besonderes, nämlich für den Dennis. Das MMA-Radio-Intro-Outro von Anfang bis Ende. In diesem Sinne, also wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Dienstag wieder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...